Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen zur Vorstellung von Kompaktmagazin mit der Ausgabe November 2015. Mit mir hier im Studio sind mein Kollege aus der Redaktion Marc Dassen. Hallo, freut mich. Und aus Berlin unser Mitstreiter und häufiger Referent auf Kompaktveranstaltungen, unser Philosoph Peter Feist. Guten Tag. Wir beschäftigen uns natürlich in dieser Ausgabe wieder schwerpunktmäßig mit der sogenannten Asylkrise, die ja eigentlich keine Krise ist, sondern ein bewusst gesteuertes Invasionsszenario. Und wir haben dazu ein entsprechendes Titelbild gewählt und erstmal Frage in die Runde, was meint ihr zur Optik und zur Botschaft auf dem Cover? Bitte. Ja, also es ist natürlich die Bedrohung als Bedrohung dargestellt. Wir hatten dieses Jahr schon öfter die Kalaschnikow auf dem Titelbild. Allerdings noch nie so aggressiv. Es entspricht der Situation. Wir stehen am Rande von Bürgerkriegssituationen und wir stehen mitten einer extremen Bedrohung. Und ich glaube, das Cover ist angemessen. Ich frage mich allerdings die ganze Zeit schon, welche schöne Fachwerkstatt das im Hintergrund ist. Ich glaube, es ist Tübingen und der Neckar. Es könnte aber auch Ulm sein. Ja, jedenfalls eine der schönen mittelalterlichen deutschen Städte. Ja. Also ich erinnere mich ja, dass wir in der Redaktion sehr kontrovers diskutiert haben darüber, wie man dieses Thema grafisch darstellen kann. Ich habe mich dann auch gefragt, ob man bei dieser Titelzeile Endstation Bürgerkrieg ein Fragezeichen dahinter machen soll oder nicht. Als ich aber die Texte gesehen habe, die im Heft sind, habe ich fast zum Ausrufezeichen tendiert, denn die Situation ist wirklich ernst. Ja. Ich glaube, mit dem Begriff Bürgerkrieg, dafür gibt es ja verschiedene Ebenen. Und wir haben auch versucht, in dem Heft verschiedene Ebenen abzubilden. Es ist ja nicht nur das Szenario vorstellbar, was man jetzt in Syrien zum Beispiel sieht, sondern wir haben ja die ganze Bandbreite an Kriminalität, an Mikrogewalt sozusagen, was ich summieren kann. Und Marc, du hast ja hier besonders in dem Artikel Geil auf Gewalt, der Terror in den Asylheimen, dazu hast du ja beigetragen, indem du Kontakt aufgenommen hast zu einem Sicherheitsmann in einem genau. Leipziger Asylheim. Genau, also den Namen haben wir verändert, damit er auch entsprechend anonym bleiben kann. Wir haben uns in der Leipziger Innenstadt getroffen, das ist jetzt schon ein paar Wochen her und die Zustände, die er da beschrieben hat, die hätte ich selber nicht für möglich gehalten. Was das Besondere daran war, ist, dass er eben nicht als Person sozusagen einfach nur behauptet hat, das und das und das geschieht dort, sondern er hat wirklich die Protokolle der Sicherheitsleute, also seine Protokolle und die seiner Kollegen mitgebracht. Das war so eine dicke Mappe und da war wirklich alles dabei. Ja? Also von Gewaltdelikten bis hin zu Vergewaltigungen, bis hin zu Drogenhandel. Also diese Zustände, das muss man einfach aus erster Hand hören, um sich klar zu machen, wo wir gerade stehen. Das, ja, ich fand auch so erschreckend in dem Bericht, dass die Heime im Grunde Durchgangsstationen sind. Da ist also kommen alle möglichen Leute rein, die gar nicht angemeldet sind. Drogen haben wir schon gesagt. Da werden auch Leute reingezerrt, zum Teil Frauen, die sich belästigt fühlen. Der alles eine Fall war passiert, ja eine Familie, eine deutsche Familie, die eigentlich Flüchtlinge unterstützt hat. Richtig. Und dann wurde die Frau da belästigt. Ja, die Situation war die, dass ein Mädchen hier aus Leipzig und der Sicherheitsmann hat es wirklich so gesagt, sie sei vor dem Asylbewerberheim angetanzt worden. Und dann hätte man ihre Tasche mit ihrem Handy geklaut und der Dieb ist dann ins Asylbewerberheim gegangen, hat sich dort versteckt. Die Dame hat ihren Vater dazu geholt, der ein Arzt ist hier aus Leipzig und der sich schon wirklich finanziell und mit Sachspenden dann in diesem Heim auch engagiert hat. Er ist dann dorthin gekommen, hat die Polizei zur Verstärkung gerufen. Der Rucksack wurde gefunden, aber der Täter war wie vom Erdboden verschluckt. Und das sind natürlich dann so Dinge, die bleiben dann auch bei den Leuten hängen. Ne? Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Aber was mir eben auch aufgefallen ist oder was interessant war, unser Informant hat eben auch eine Liste mitgebracht von allen Personen, die in diesem Heim zurzeit wohnen. Und da war dann immer so kleine Kästchen, die der Mann an der Pforte abhakt, weil eigentlich jeden Tag kontrolliert werden soll, wer ist da und wer nicht. Und die Situation, die er beschreibt, ist eben, dass die Leute am ersten Tag kommen, dass die Leute für 2, 3, 4 Monate im Voraus ihre Zuschüsse bekommen in bar und dann verschwinden. Und dann, wenn das Geld aufgebraucht ist, ein paar Wochen später wiederkommen, um sich die nächste Fuhre abzuholen. Das heißt, also natürlich ist das Heim sowieso total überbelegt, ist klar. Das heißt, für die, für das Personal ist es gar nicht mehr möglich, da zu überprüfen, wer ist da und wer nicht. Da für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, ist einfach nicht mehr möglich. Also der Mann hat sich anonym geäußert, aber wir haben auch 2 Experten gefunden, die sich mit Gesicht und Namen uns gegenüber geäußert haben im Interview. Das ist der Herr Dr. Polli aus Österreich, der Gründer und langjährige Leiter des Antiterrorzentrums der österreichischen Polizei. Und das ist der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Peter, wie würdest du die Interviews zusammenfassen der beiden? Ja, es gibt 2 bemerkenswerte Dinge. Also erstens mal, bei Rainer Wendt muss man ja wissen, er hat ja N24 ein Interview gegeben, wo er ähnlich wie bei uns Tachlis geredet hat. Und es gab ja einen richtigen Skandal, weil dieses Interview ist gesendet worden und war 2 Stunden später aus der Mediathek verschwunden, wurde dutzende Male bei YouTube hochgeladen und sofort wieder gelöscht. Also gibt offensichtlich interessierte Kreise, die nicht wollen, dass die wahren Zustände in diesem Land, selbst wenn sie von einem Chef der Polizeigewerkschaft benannt werden, bekannt werden. Da kann man sich ja schnell mal fragen, warum. Ne? Und ich fand auch interessant, dass er da über die extreme Belastung seiner Kollegen gesprochen hat, bis hin dann zu der doch ziemlich erschreckenden Aussage, dass dann im Ministerium gerade in der Situation daran gearbeitet wird, die Zuschläge zu kürzen, die sie für Überstunden bekommen. Er hat aber eben auch vor allen Dingen beschrieben, dass die Polizei mental und technisch überfordert ist. Und dass sie also überhaupt nicht fühlt oder spürt, dass sie auch politisch den Rückhalt hat, um Recht und Gesetz, Ordnung und Sicherheit durchzusetzen. Das sind natürlich eigentlich alles unhaltbare Zustände. Wenn wir also nicht wollen, dass diese Gewalt eskaliert, dann muss die Polizei natürlich auch präventiv wirksam sein können, von ersten Punkt an Gewalt eindämmen oder zurückdrängen, Kriminalität sofort bekämpfen, wirksam. Und er übt ja auch eine Kritik an der deutschen Richterschaft, dass sie dann, wenn Straftaten ermittelt sind, viel zu zögerlich ist, die Leute auch ordentlich zu bestrafen. All das sind ja Missstände, die es schon länger gibt, aber die natürlich in dieser extremen, zugespitzten Situation besonders gefährlich sind. Und bei dem zweiten Interview fand ich am bemerkenswertesten, dass dieser hochrangige Sicherheitsoffizier, ist er ja als Geheimdienstchef oder Chef eines Terrorzentrums, 2 bemerkenswerte Aussagen macht. Erstens, dass sie von der Politik gar nichts mehr anderes erwarten. Also sie erwarten nicht, dass die Politik Maßnahmen trifft, die in irgendeiner Weise helfen, die Situation zu klären, weil die Politiker nur an ihrem eigenen politischen Überleben interessiert sind. Und er sagt eben, ist aus der Kontrolle geraten und spricht von einem Blindflug, von einem sicherheitspolitischen Blindflug, der seit Monaten getrieben wird. Wenn man die Zahl für Deutschland nimmt, die jetzt bekannt geworden ist, von der ja keiner weiß, ob sie nicht noch viel größer ist, 290.000 sind im Land ohne registriert zu sein. Wenn man jetzt mal nur mal hypothetisch vorstellt, davon ist 1% IS oder Taliban, dann wäre das eine Streitmacht, gegen die Bundeswehr und Polizei komplett unfähig sind, Widerstand zu leisten. Wir haben ja die Zahl vom britischen Geheimdienst vom Mitte des Sommers, die sagen, Flüchtlinge sind Angehörige solcher Terrorbanden. Wenn man das hochrechnet auf die 290.000, dann ist alles zu spät. Also ja. Wir zitieren ja auch die Studie aus Baden-Württemberg, wo es heißt, bisher sind 70 Fälle mit IS-Bezug bei den in Asylheimen oder im Zusammenhang mit den Neuankömmlingen festgestellt worden. Das wird jetzt alles verifiziert. Es ist noch nicht entverifiziert. Dadurch hat die Lügenpresse die Möglichkeit zu schreiben, jeder Verdacht hat sich nicht bestätigt. Aber ist der größte Quatsch, weil die Dinge sind ja noch gar nicht ausermittelt. Und wie richtig gesagt von dir, viele von den Typen sind ja untergetaucht. Ja. Und wir wissen ja auch, dass die russische Luftwaffe und andere Elemente der russischen Verteidigungsstreitkräfte, die in Syrien aktiv sind, die offensichtlich die IS ja wirksam geschlagen haben. Und es gibt ja Berichte aus Syrien, aus Russland über die Lage in Syrien, dass diese Tausende desertiert sind aus den bewaffneten Verbänden und in sich in die Flüchtlingsströme eingereiht haben. Selbst wenn es nicht Tausende sind, sondern nur Hunderte, die dann wirklich in die Flüchtlingsströme sind, wäre das ja eine unvorstellbare Bedrohung, weil die Leute haben ja ihr Gewaltpotenzial schon unter Beweis gestellt. Das sind ja Kopfabhacker, wie wir alle wissen. Und wenn also ein so hochrangiger Offizier von sicherheitspolitischem Blindflug spricht, dann kann man einfach sagen, okay, das ist komplettes Staatsversagen. Wir haben nicht nur eine Verfassungskrise, eine Sicherheitskrise, wir haben eine Staatskrise. Und ich sage sogar, nachdem, wenn man alles zusammenfasst, wie würde ich mit Björn Höcke zustimmen, wir haben eine nationale Existenzkrise. Weil natürlich, wenn der Staat in diesem Ausmaß versagt, die Frage der Erhaltung der Nation als Rechtsraum auf der Tagesordnung steht. Ja, ich meine, wir haben ja zwei besonders erschütternde Berichte im Zusammenhang mit diesen Artikeln erwähnt. Das eine ist der Brandbrief der hessischen Frauenverbände, ein Gutteil von denen auch feministische Verbände oder Verbände, die den Grünen nahestehen, die über die ausufernde Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den Asylheimen berichten. Das heißt, sie belästigen und vergewaltigen ihre eigenen Leute. Und wenn das schon grünnahe Verbände oder feministische Verbände an die Öffentlichkeit bringen und die Lügenpresse trotzdem des Großteils ausblendet, haben wir wirklich Parallelwelten bei uns, wo ja die einen darüber sprechen. Ja, oder wie Anja Reschke mit ihrem Magazin dann auf Opfersuche geht und die Opfer nicht finden kann. Ganz genau. Oder diese Reschke bei Jauch zu Höcke sagt, als Höcke erwähnt, blonde Frauen, aber nicht nur diese seien besonders gefährdet, dann wirft sie ihm vor, dass er zu eingemauert ist oder irgendwie so ein Blödsinn. Ja. Also das ist doch, wird ich jetzt dokumentiert. Und der andere Fall, der mir sehr zu denken gegeben hat, wir hatten in Freital in Sachsen einen Überfall von Asylbewerbern im Supermarkt Netto. Mhm. Solche Berichte gibt es auch zuhauf, aber die werden auch nicht abgedruckt. Aber der Fall ist jetzt mal dokumentiert, weil die Täter sehr aggressiv vorgegangen sind. Nicht nur mit Reizgas, sondern auch mit der Machete. Die sind auch wiedergekommen. Die Polizei wurde gerufen und die Polizei war nicht in der Lage, diesen Machetentypen festzuhalten. Also offensichtlich hat die Polizei, in so einem Fall muss man eigentlich sagen, stehen bleiben oder ich schieße und dann muss halt auch irgendwann mal in die Luft und dann in die Beine geschossen werden. Aber der Typ ist stiften gegangen mit seiner Machete, ja. Also da ist wirklich ein Sicherheitsrisiko, wo ich den Beamten gar keinen Vorwurf mache, sondern offensichtlich werden die Beamten von ihrer politischen Spitze her gebremst bei der Durchsetzung von Recht und Ordnung. Was ja jetzt in Thüringen auch rausgekommen ist, nicht? Ramelow hat ja vollmundig verkündet vor ein paar Wochen, es gäbe keine Zensur bei den Polizeiberichten, hat er dann in der Untersuchungskommission eingesetzt und die hat er dann festgestellt, sogar Befehle gefunden, welche Art von Straftaten möglichst nicht weitergemeldet werden sollen. Und der konkrete Hinweis, alle die Straftaten, wo die Presse nicht schon involviert ist, sind ansonsten geheim zu halten. Und er hat sich ja dann wortreich entschuldigt, er hätte von solchen Anweisungen nichts gewusst. Ja. Es gibt jetzt einen Untersuchungsausschuss. Dass dahinter System steckt, bestätigt Rainer Wendt, das bestätigen andere, dass der Chef der thüringischen Polizeigewerkschaft hat ja diesen Skandal in Thüringen losgetreten. Wir wissen es aus Gesprächen mit Polizisten aus dem privaten Umfeld, dass sie alle uns erzählen, sie dürfen über die Dinge nicht reden. Wir hatten ja den Fall einer Zeugenaussage bei uns im Blog, bei Kompakt Online, von einem Polizisten, der sagt, sie finden riesige Geldbündel, dürfen die aber nicht registrieren und dürfen auch nicht bekannt geben, dass sie die gefunden haben und ähnliche Sachen. Ja. Also hier verläuft eine systematische Verharmlosungskampagne des Gewaltpotenzials. Wir wollen das mal ganz neutral sagen. Wenn mehr als 1000 Menschen auf einem Fleck sind, das gibt's eigentlich in unserer Zivilisation nur in einem Ereignisraum, also außer im Fußballstadion, aber über längere Zeit auf einem Fleck in Kasernen. Und in Kasernen gibt es extreme Disziplin. Um nämlich soziale Konflikte, psychologische Grenzsituationen auszugrenzen, gibt es enorme Disziplin und die ununterbrochene Beschäftigung der Soldaten, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Jetzt haben wir Heime mit 1500, 2000, 3000 Insassen. In Brandenburg ist eine Aufnahmestelle für 5000 geplant. Ohne solche Strukturen. Also entstehen natürlich Selbstverwaltungsstrukturen. Und wir haben bis jetzt nur Erzählungen darüber, dass diese Selbstverwaltungsstrukturen alle kriminell sind. Ja. Ja, das Beispiel aus Hamburg, dass dann die eine Ethnie, glaube ich, die Afghanen von den anderen den Duschgebühr bezahlen und so weiter. Das heißt, es ist absolut unverantwortlich. Und jeder Anfangsstudent in Psychologie könnte einem das erklären. Solche Menschenmassen unstrukturiert in riesigen Unterkünften zu machen. Also es müsste zumindest mal erstmal gesetzlich geregelt sein, dass die Obergrenze, die psychologisch auch verkraftbar ist, dass solche Heime bei 300 bis maximal 500 Leuten liegt. Diese Massenheime müssen abgestellt werden. Die müssen ja Brutstätte von Gewalt und Gegengewalt sein, weil so viele Menschen auf engem Raum, ohne Struktur, ohne Beschäftigung, ohne eine vernünftige Aufgabe, ohne einen wirklichen Lebensinhalt, das muss ja zur Eskalation führen. Und es ist absolut unverantwortlich und eigentlich ist das eine Straftat. Ja. Wer sowas anweist, wer sowas duldet als Politiker, als Kommunalpolitiker, mitmacht, der begeht eine Straftat, weil er provoziert ja eigentlich Gewaltdelikte. Da haben wir, weil du gesagt hast, Bodo Ramelow. Mhm. Über diesen Spitzbuben haben wir ja einen besonderen Artikel in dieser Ausgabe. Sagen, ja. Unter der Überschrift Volksaustausch als Programm. Ja. Also man muss sich mal überlegen, diese Type, als die ersten Massen in Thüringen ankommen, mit Sonderzügen begrüßt der Ministerpräsident die Aussteigenden mit einem fröhlichen Inshallah und sagt hinterher, dieser Tag sei der schönste in seinem Leben gewesen. Also unglaublich, ja. Eine Elendskarawane ist für ihn ein schöner Tag. Ja, also die nicht nur diese gefühlige Unterwerfung unter die Kultur der Neuankömmlinge ist sehr befremdlich, sondern auch sein konkretes Handeln. Er hat es ja fertiggebracht, im Jahr 2015 nur einen Bruchteil der Leute aus Thüringen abzuschieben, die 2014 abgeschoben worden sind, obwohl die Zahlen sehr, sehr viel höher sind. Also er ist wirklich der... Und dann sagt er, ja, die Gewalt kommt deswegen, weil die Asylheime so voll sind, wie du auch sagst. Aber warum sind die Asylheime so voll? Weil er keine Leute abschiebt, sondern alles mit Inshallah begrüßt. Und er macht den Vorschlag, die ankommenden Menschen auch nach ethnischen und religiösen Gruppen unterschiedlich unterzubringen und so, was ja auch völlig illusorisch ist. Also dieser ganze nicht Realität. Illusorisch, sondern das ist Auschwitz und die Rampe, ne? Ich meine, es ist einfach ein Realitätsverlust. Das ist Separation nach Ethnien, das ist also sozusagen völlig inhuman. Und ich finde noch viel skandalöser, wo sind eigentlich die Staatsanwälte? Mit welchem Recht setzt ein Ministerpräsident geltendes Recht außer Kraft? Er hat als erste oder einer der ersten Regierungsmaßnahmen einen Abschiebestopp verkündet. Dazu ist er überhaupt nicht berechtigt. Das Asylgesetz ist eindeutig, dass wer nicht Asyl bekommen kann, wird abgeschoben. Und ich kann nicht einfach eine Strafverfolgungs- oder Strafvollzugsmaßnahme oder wie auch immer das juristisch korrekt heißt, einfach aussetzen. Mit welchem Recht denn eigentlich? Und warum gibt es keinen Staatsanwalt, der das verfolgt? Es ist ja Verfassungsbruch. Ja. Denn unsere Verfassung sagt, geschützt ist der, der unmittelbar individuell verfolgt ist. Und wir wollen ja dieses Schutzrecht auch behalten, weil wir das ja auch historisch aus historischer Erkenntnis heraus eingeführt haben. Aber wenn das Gericht feststellt, dass es diesen individuellen Schutz nicht gibt, und dann ist er ein illegaler Einwanderer, und dann wird die Verfassung ja zur Makulatur, wenn wir unsere eigenen Bestimmungen nicht einhalten. Also wir haben ja eh nur eine Übergangsverfassung, aber trotzdem hat die vor uns ja Verfassungsrang. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum da nicht ein Staatsanwalt endlich mal Offizialklage erhebt, was der sich anmaßt, ein Grundrecht durch Nichthandeln auszuhebeln. Ja. Also du hast es ja auch letztens vor kurzem mal so formuliert, dass die Realität die Basis für Politik sein muss und nicht Illusionen. Und ich glaube, bestimmten Illusionen geben sich die Leute dann hin. Und wenn man das sieht, du hast es in deinem Artikel, die manchurische Kanzlerin, ja auch dargestellt, wie sozusagen dieses hypnotische, ich glaube, ich habe in einem Kommentar dazu gelesen, neurolinguistische Programmierung ist das, was sie macht, ja, sozusagen immer mit den gleichen Floskeln, da in so einem tranceartigen Zustand überzuleiten. Und das ist eben das, denke ich, was Ramelow dort auch macht. Und mich wundert schon ein bisschen, wie so die Nähe von CDU und Linke in dieser Frage. Es ist ja das Perverse. Ich meine, die Kanzlerin ist auf dem CDU-Ticket gewählt, macht aber die Politik der Grünen und der Linken. Ja. Also das ist ja die neue Einheit. Und ihre eigenen Leute, selbst so loyale Parteisoldaten wie de Maizière, wird dann entmachtet. Der Flüchtlingskommissar wird dann Merkels Gspusi Altmaier. Ja? Und manchurische Kanzlerin soll ja bedeuten, das bezieht sich ja auf den Film Der manchurische Kandidat, wo ja einer in den USA Präsident wird und dem ist vorher ein Chip eingepflanzt worden und kaum ist er an der Macht, verfolgt er die Agenda einer fremden Macht. Ja. Mein Artikel im Heft heißt Der manchurische Kanzlerin, das bezieht sich auf den Film Der manchurische Kandidat, wo ein US-Präsidentschaftsbewerber sehr erfolgreich sich durchsetzt, schließlich gewählt wird, und aber vorher ist ihm ein Chip implantiert worden. Und nachdem er am Ruder ist, wird über den Chip sozusagen, werden die Befehle einer fremden Macht eingespeist. Und den Eindruck hat man ja bei der Kanzlerin auch. Ich meine, die Frau war immer schon grenzwertig. Aber trotzdem stellt man eine Charakteränderung ungefähr seit Sommer fest. Vor dem Sommer war die immer so eine Art Medium für Stimmungen im Volk und in den Medien. Das heißt, sie hat gespürt, okay, die Leute sind jetzt nach Tschernobyl, nach Fukushima gegen Atomkraft, also schmeißt sie das Programm um Richtung Atomausstieg. Oder es gibt eine gewisse Stimmung gegen die Wehrpflicht, also schmeißt sie das CDU-Programm aus um Richtung Wehrpflicht. Ja. Dasselbe bei der Autobahnmaut. Und jetzt aber merkt man plötzlich, die Merkel, obwohl bestimmte Stimmungen da sind, das wird jetzt zu viel, schmeißt sie das Programm nicht um, sondern zockt durch nach einer Basta-Methode, wie eine eiserne Kanzlerin, Vorbild Maggie Thatcher, nur dass Maggie Thatcher das Gegenteil gesagt hat, nämlich die beste Garantie für eine gute Nachbarschaft ist ein solider Zaun. Mhm. Während Merkel ja sagt, die beste Garantie ist, wir machen alle Tore auf und empfangen die ganze Welt, wir schaffen das und es gibt keine Obergrenze für Asyl. Ja, das ist eine Einladung an ganz Afrika, an ganz Asien und so weiter. Aber worauf ich raus will, das Besondere, es gibt ja im Grunde zwei... Kann ich mal noch einen Einwurf machen? Ja. Du hast ja gesagt, es ist sozusagen etwas eigenartig, dass eine Kanzlerin, die mit einer SPD regiert, sozusagen so tut, als sei sie Politikvollstreckerin der Grünen. Das machen die Medien übrigens mit, wenn man mal drauf achtet. Wenn jetzt Maßnahmen zur Asylpolitik von der Regierung diskutiert oder beschlossen werden, dann wird nicht etwa ein hochrangiger SPD-Politiker gefragt oder ein CDU-Politiker, was er von diesen Maßnahmen hält, sondern Frau Göring-Eckardt oder Ola Jelpke. Also randständige Gruppen, die mit 10% im Parlament sind, kommentieren die Regierungspolitik als Opposition, aber die Leute der Regierungsparteien kommen nicht mehr vor. Warum? Weil sie sich nicht darauf verlassen können, dass sie die Antworten kriegen, die sie gerne hätten. Weil ja die CDU und die CSU bewegen sich auseinander. Die CDU ist in heller Auflösung. Es gibt Brandbriefe von unteren Kreis- und Bezirksfürsten der CDU an ihre Kanzlerin, dass es so nicht weitergeht und. Ja. Also die macht eine Politik gegen ihre eigene Partei. Ja. Und du hast das Illusionäre angesprochen. Also wir haben gestern erlebt, normalerweise müsste ein deutscher Kanzler, dem sowas passiert, zurücktreten. Sie sagt seit Mitte des Sommers mantraartig immer diesen einen Satz, wir lösen die Krise, indem wir die Lasten auf Europa verteilen. Wir schaffen das. Ich bleibe bei diesem auf Europa verteilen. Wir wissen ja, kein osteuropäisches Land will sich daran beteiligen, die meisten anderen auch nicht. Okay, jetzt wollte sie einen Krisengipfel machen, um wenigstens die akute Situation auf der sogenannten Westbalkanroute zu lösen. Und selbst unsere regierungsverblödeten Medien mussten zugeben, der Gipfel ist komplett gescheitert. Ja. Also das ist eigentlich der Grund zurückzutreten, wenn meine Politik an keiner Stelle mehr durchkommt, weder im Großen noch im Kleinen und ich eine wachsende Mehrheit des Volkes gegen mich habe, dann muss ich doch eigentlich zurücktreten. Ja. Die haben ja beschlossen, ich glaube vor 6 Wochen auf dem EU-Gipfel, 160.000 werden umverteilt, was auch schon ein Witz ist, weil wir kriegen ja allein 2 Millionen bis Jahresende, also 160.000 werden umverteilt, ist beschlossen und ich glaube bisher sind umverteilt 1600 oder? Ja. Und in Polen hat gestern eine nationalistische Partei die Wahlen gewonnen. Die haben natürlich im Wahlkampf genau das eine Thema geschmiedet. Das heißt, auch diesen Verbündeten hat sie jetzt nicht mehr. Der Donald Tusk hatte ja so ein bisschen so eine pro-westliche Einstellung. Das wird ja sich also aus Polen auch nochmal verschärfen. Die werden gar keinen nehmen. Das haben sie ja mehrfach angekündigt. Das heißt, diese außenpolitische Komponente, die europapolitische Komponente der Kanzlerin ist komplett gescheitert. Und warum sagt denn nicht mal Ihre Fraktion, jetzt aber Schluss, Strategiewechsel? Ja. Ich würde gerne noch einen kurzen Kommentar machen zur Titelzeile generell und zu diesen ganzen Frontverläufen und Bruchlinien, die wir in der ganzen Thematik sehen. Denn was mich immer so irritiert, ist, dass wir auf der einen Seite diese Kanzlerin haben, die mit diesem Wir schaffen das Mantra versucht, alles niederzuwalzen und versucht, entgegen der Realität Politik zu machen. Und dann haben wir auf der anderen Seite so jemanden wie den Herrn Maizière, der, wir haben das zitiert, ausgesagt hat, dass wir aus mehreren Quellen von ausländischen Geheimdiensten wissen, dass sich eben IS-Kämpfer, Terroristen, Dschihadisten und so weiter in diesem Flüchtlingsstrom befinden. Was macht das jetzt mit einem Bürger, der sowas hört? Der auf der einen Seite hört, ach, alles kein Problem, wir kriegen das schon hin, nur keine Sorge. Mhm. Und auf der anderen Seite sich diese Fakten auch anhören muss und sagen muss, diese Gefahr ist real. Wenn ein Bürger sich anhören muss, was jetzt der Chef der Polizeigewerkschaft dazu sagt, ja, dann kann man ja nur noch in die Situation kommen zu fragen, was ist denn jetzt richtig? Wem glaube ich denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ja. Und also daraus entwickelt sich schon ein Konflikt. Und wenn wir uns dann anschauen, wie sich das in der Bevölkerung umsetzt, dann haben wir auf der einen Seite die, ich sage jetzt mal nicht böswillig gemeint, aber die Gutmenschen, die diesem Merkel'schen Dogma gerne folgen wollen, die alles mit offenen Armen sozusagen willkommen heißen wollen. Und dann haben wir aber auch Leute, die das eben nicht wollen, weil sie die Faktenlage kennen, weil sie vielleicht kompakt lesen. Ja. und dann sehen, dass es, Stichwort Pegida, AfD und so weiter, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dagegen aufzustehen und auf die Straße zu gehen. Und wir haben jetzt dieser Tage in Dresden eine riesen Pegida-Veranstaltung gehabt. Da ist jemand schwer verletzt worden, weil er eine Eisenstange über den Kopf gezogen bekommen hat. Das heißt, diese zwei völlig unterschiedlichen Darstellungen der Realität setzen sich um und führen auch zu Konflikten und zu Gewalt und zu Hass. Ja? Und wenn jetzt sozusagen auch in den Medien, wie du das gerade gesagt hast, auch da so eine Basta-Politik oder ich sag mal so ein Totschweigen, Schönreden der ganzen Situation stattfindet und man, wie du hast es eben angesprochen bei Björn Höcke und Günther Jauch, wenn man diese Dinge nicht mehr ansprechen darf, wenn alle mundtot gemacht werden sollen, die einfach nur das aufgreifen, was ein Herr Messier und ein Herr Wendt sagt, dann kommt man automatisch dahin. Wer nicht mehr zulässt, dass über die Probleme geredet wird, der provoziert die Gewalt. Ich will auch nochmal auf dieses Bürgerkriegsphänomen. Wir müssen ja da zwei Ebenen unterscheiden. Einerseits, das sagt ja de Maizière ganz offen, besteht die Gefahr, dass wir die Bürgerkriege aus den Herkunftsländern hierher importieren. Weil natürlich die Was gleichen, schon passiert. Die gleichen, in den Heimen passiert, nicht nur ethnische, auch religiöse Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten zum Beispiel. Christenverfolgung in Asylbewerberheimen. Wir haben in Berlin mehrere Kirchen, wo Christen Unterschlupf gefunden haben aus dem Asylbewerberheim, weil sie im Asylbewerberheim von Moslems bedrängt worden sind. Das ist natürlich ein irriger, sündiger Zustand. Die kommen hierher, suchen Schutz und wir können den Schutz gar nicht gewährleisten. Also das ist die eine Ebene. Und dann gibt es zwei Chiffren. Ich habe jetzt mehrfach in der Mainstream-Presse gelesen, dass die deutsche Gesellschaft tief gespalten in dieser Frage ist. Das ist die Chiffre. Ja? Und die zweite Chiffre ist, Bernd Wendt hat das auch benutzt, wir müssen befürchten soziale Unruhen. Wenn man mal tief gespaltene soziale Unruhen in die Wahrheit übersetzt, es kann auch zu einem Bürgerkrieg zwischen Deutschen und Ausländern kommen. Nämlich um die Frage der Ressourcen. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt einen wirtschaftlichen Absturz haben, wir haben ja im Augenblick eine Hochkonjunkturphase, aber wir wissen ja, dass das zyklisch ist, also wird es auch wieder mal abwärts gehen. Wir haben die Frage Ressource Wohnung. Also man muss das natürlich mal vor Augen führen. Also die Zahl im Sommer 800.000, das heißt eine Großstadt wie München müssten wir dazu bauen, um die alle unterzubringen. Wenn 1 oder 2 oder 3 Millionen kommen, und wir müssen ja davon ausgehen, dass so viele kommen, weil der Nachzug soll ja ungezügelt erfolgen können, die Familienzusammenführung, die sagen selber 6 bis 8 pro Flüchtling kommen dann nach, dann müssen wir eine Stadt wie Berlin bauen. Wir haben eine gute Bauindustrie in Deutschland, aber das schafft die natürlich nicht in kurzer Zeit. Auch da gibt es also dann soziale Konflikte um die Ressource Wohnung. Und wer gibt uns die Garantie, wenn die Sicherheitsdienste jetzt schon der Lage kaum noch Herr werden, dass das dann nicht auch in bewaffnete Gewalt auf beiden Seiten umschlägt? Also das ist die zweite Dimension von Bürgerkrieg. Wir wollen das alle natürlich nicht, deswegen fordern wir ja eine Lösung, Grenzen zu und schnelle Abschiebung, um dieses Konfliktpotenzial abzubauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auf der anderen Seite, also in den Verantwortungsbereichen von Regierungen und Kommunal- und Landesparlamenten, die Leute das nicht auch so sehen. Man fragt sich, wo bleibt der Aufstand der Anständigen, der diesen Wahnsinn beendet, der uns ja in solche Konfrontationssituationen hineintreibt. Wir haben diesen Brandbrief von den Bürgermeistern in NRW. Ne? Die Hälfte der Bürgermeister. Ja, das wäre normalerweise, ja genau, man kann es ja sagen, die Hälfte hat, die bürgerliche Presse schreibt dann, ja, die Hälfte hat sich ja daran nicht beteiligt. Ne? Aber die Tatsache, dass das die Hälfte es gemacht hat, ist natürlich ein unvorstellbares Vorkommnis und es wird einfach mal so, naja. Ja, und das ist auf allen Ebenen so. Für mich ist das exemplarischste Beispiel dieser Bürgermeister Palmer aus Tübingen, ein Hardcore-Realo der Grünen, der noch vor ein paar Monaten oder Wochen eigentlich die Zwangsenteignung von Wohnungseigentümern gefordert hat und der jetzt sagt, Schluss, Grenzen zu, bewaffnete Grenzschutzeinheiten aufstellen, so geht's nicht weiter, wir schaffen es nicht. Das heißt, wie du hast mich ja vorhin zitiert, das zerschellt eine Ideologie an der Wirklichkeit. Und es wird, aber in die Medien tun so, als wäre überhaupt nichts passieren. Ne? Wir hatten jetzt eine Demonstration von 10.000, was für eine Stadt wie Köln ja nur nicht so übermäßig viel ist, gegen den sogenannten Fremdenhass. Das wird jetzt groß gefeiert, während die Zahlen der Großdemonstrationen im Osten, in Thüringen, in Erfurt, in Plauen, selbst in Zedenick, in Brandenburg, ja, werden runtergeschwiegen oder die Sache runtergerechnet und die Sache wird ganz verschwiegen. Wir haben praktisch im Osten schon eine Volksbewegung mit Zehntausenden jeder Woche auf die Straße Und es werden immer nur die Gegendemonstranten gezählt. Ja? Ja. Also das ist eine tiefe Spaltung der Gesellschaft. Und wenn wir nicht wollen, dass sie sich gewaltsam entlädt, dann müssen jetzt endlich Konzepte her. Selbst Seehofer, der ja nun nicht bekannt dafür ist, dass er besonders multifeindlich ist, ne? Der sagt jetzt schon Sachen, die hätte man vor 10 Monaten von ihm niemals erwartet und so weiter und so weiter. Und die lassen das zu. Und die Medien machen mit ihrer Politik, die kritische Seite zu kriminalisieren oder zu ideologisch zu tabuisieren, indem man sagt, Fremdenhasser, Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und so weiter, sorgen sie nicht dafür, über einen Dialog zu einer Lösung zu kommen, was ja in der Demokratie ein normaler Prozess ist, über das Austauschen der gegenseitigen Anschauungen im Dialog zu einer Lösung zu kommen, sondern es gibt eine Kultur der Dialogverweigerung. Und die führt erfahrungsgemäß in jeder Gesellschaft zu Bürgerkrieg. Das heißt, ich würde sagen, die Gefahr ist einfach da, die Gefahr ist real. Und einen Aspekt, den wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, den ich da auch noch mit reinwerfen würde, ist eben, dass, wenn man sich nochmal anguckt, was Herr Rainer Wendt dazu sagt, dass wir eben diese Clangewalt und diese Strukturen bekommen, dass dann eben auch automatisch mit dem Hinweis auf mögliche Konflikte und Auseinandersetzungen im Inland, mit dem Hinweis auf terroristische Bedrohungen in unserem Land, natürlich auch der Polizei- und Sicherheitsapparat weiter ausgedehnt wird. Ich mache mir an der Stelle, abgesehen von all den Problemen, die wir sowieso schon haben, ich mache mir auch Sorgen um unsere grundgesetzliche Ordnung, sage ich jetzt mal, um unsere Freiheit und unsere Rechte, weil wer sagt uns denn eigentlich, dass diese ganzen Maßnahmen, diese, ich sag mal, Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen sich nicht am Ende gegen die Deutschen selbst richten? Ja? Wir bauen sozusagen unter der Überschrift oder mit dem Hinweis auf diese Bedrohung in unserem Land jetzt hier ein Sicherheits- und Polizeistaatssystem aus, von dem wir gar nicht wissen, gegen wen wird sich das am Ende richten, ja? Also wenn wir eine Eskalation dieser Situation bekommen, so wie sie sich ganz oft Montag zwischen Pegida und Antifa darstellt, ich frage mich, auf wen wird die Bundeswehr am Ende schießen? Ja. Also entweder wir bekommen die Durchsetzung der bestehenden Gesetze, das heißt die Schließung der Grenze und die schnelle Abschiebung der Illegalen, was ja die allermeisten sind, oder die Polizei wird eingesetzt zur Unterdrückung des wachsenden Widerstandes. Ja, also es läuft auf eine Polarisierung zu und das Wichtige ist aber, was ich gestern in der Welt am Sonntag gelesen habe, am 25. Oktober, dass es jetzt im Sicherheitsapparat bis hin in die Bundeswehr selber Überlegungen gibt, das Regierungshandeln als Verletzung von Recht und Ordnung und freiheitlichem Grundgesetz einzustufen und die Truppe daran zu erinnern, dass sie nicht auf die Kanzlerin verpflichtet ist, sofern die Kanzlerin selbst illegal handelt. Und das wäre dann die Vorbereitung einer eigenständigen Sicherung der Grenze durch Bundesgrenzschutz und Armee. Und da würde ich sagen, das ist höchste Zeit. Wobei, ich würde das Argument von Marc aufgreifen, die Zerstörung unter grundgesetzlichen Ordnung. Wir haben ein klares Verbot des Einsatzes der Bundeswehr im Innern. Und wir haben es in den letzten Wochen schleichend erlebt. Da werden selbst Bundeswehrsoldaten in den Aufnahmeeinrichtungen als Helfer eingesetzt und. Also es gibt so eine Erosion dieses, das hat ja einen historischen Grund, warum das will ich jetzt nicht ausführen, aber das ist schon eine Erosion des Grundgesetzes. Und wir hatten ja vorgestern unsere große Kompaktkonferenz und da hat der Professor Schachschneider nochmal ganz deutlich nachgewiesen, dass diese ganzen Asylmaßnahmen komplett illegal sind. Und zwar von Anfang an. Der Herr Di Fabio, Verfassungsrichter, hat das ja auf einen ganz einfachen Punkt gebracht. Er hat gesagt, da Deutschland von lauter sicheren Drittstaaten umgeben ist, gibt es keine Möglichkeit, legal an einer deutschen Grenze ein Asylverfahren zu beantragen. Und damit sind alle Asylanträge, die zurzeit gestellt werden, in Deutschland formal rechtsunfähig. Und das ist einfach die Situation. Und ich wiederhole, was ich schon seit Monaten sage, wir haben, und hat der Professor Schachschneider ja auch vorgestern ausführlich nochmal begründet, wir haben die Situation, wo Widerstandsrecht nach § 20 Grundgesetz gilt. Die Regierung zerstört systematisch die verfassungsmäßige Ordnung, indem sie den Staat auflöst und seine Außengrenzen nicht mehr schützt. Und jetzt gibt es Widerstandsrecht in Deutschland. Die Deutschen müssen sich zusammentun und dieser Regierung in den Arm fallen. Ich wollte nochmal einen Fakt referieren, der schlagartig aufzeigt, wie kriminell die Kanzlerin und die Regierungsspitze agiert. Aus meinem Artikel, die manchurische Kanzlerin. Und zwar, wir wissen, dass im Frühjahr 2015 der Islamische Staat und die Verbündete Al-Nusra-Front in syrischen Rathäusern in Städten, wo sie erobert haben, insgesamt 3.800 Pässe, Blankopässe gestohlen hat. Das heißt, seit Frühjahr ist bekannt, dass mit diesen Blankopässen der IS Schläfer, künftige Terroristen, nach Europa schicken kann. Das Schöne ist aber, die Nummern aller dieser gestohlenen Pässe sind auch bekannt und wurden über das sogenannte Schengen-Erkennungssystem an alle Beteiligten des Schengen, der Schengen-Außengrenze mitgeteilt, auch an den deutschen Sicherheitsapparat. Und zwar schon im Juni. Das heißt, man könnte die rausfiltern im Grunde. Man hätte die rausfiltern können, leicht rausfiltern können, weil die Nummern sind bekannt, wenn man wenigstens, da hätte man noch nicht mal die Asylpolitik ändern müssen, da hätte man nur sagen müssen, wir kontrollieren wenigstens alle auf Papiere, wir kontrollieren alle einzelnen Einreisedokumente von denen, die da kommen, und dann hätte man die Leute wunderbar rausfischen können und dingfest machen hinter Schloss und Regel. Aber die Kanzlerin hat ja das Gegenteil gemacht. Sie hat dann ab Ende August nicht nur alle genommen, das gab es ja eh schon, das ist ja auch heute noch der Fakt, sondern die hat auch mindestens 14 Tage lang nach dem 4. September bis ungefähr 15. September auf jede Registrierung verzichtet. Das heißt, das war wie eine Einladung an diese 3.800 ISIS-Leute mit den falschen oder mit den echten, aber blanko-syrischen Pässen in der Zeit unterzutauchen, und die sitzen jetzt hier. Und ich wiederhole mich, die offizielle Zahl, die Bundesregierung sagt, 290.000 sind sowieso unregistriert im Land. 290.000, das ist eine mittlere Stadt. Es ist mehr Leute, als die Bundeswehr hat. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und diese Vorkommnisse, die wir dann haben, dass Züge gestoppt werden per Notbremse und die Leute dann einfach rausspringen und so. Ja. Wer tut sowas, wenn er nichts zu verheimlichen hat? Also ein Schutzbedürftiger, der wird doch nicht einen Zug anhalten, um rauszuspringen. Und ich finde sowieso, also diese Begriffswahl ein wenig merkwürdig. Also das Gewähren von Asyl ist eine Gnade. Und ich bin gerne bereit, auch diese Gnade, oder wir alle gewähren diese Gnade. Aber was wir haben, ist ein Zustand, wo das eingefordert wird. Also eine Gnade kann man nicht einfordern. Die bekommt man oder man bekommt sie halt nicht. Aber sie einzufordern, oder wenn dann Leute vom Lageso in die Klage gehen, weil sie nicht rechtzeitig behandelt werden, aufgenommen werden in das Verfahren und so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Mehrheit der Leute wirklich auf Hilfe angewiesen ist, sondern sie wollen sich hier einklagen. Sie fordern etwas. Du hast ja den Begriff Asylforderer für kompakt eingeführt, finde ich völlig richtig inzwischen. Man sieht das ja auch an den Verhaltensstrukturen, die man so im Fernsehen sieht und so. Und wir müssen jetzt auch mal aufhören mit dieser Pseudosprache. Es sind alles illegale Einwanderer, weil niemand von ihnen hat rechtsförmig ein rechtsgültiges Asylantragsverfahren angefangen, denn sie kommen alle über sichere Drittstaaten. Und wir bekämpfen hier nicht Asylanten oder Asylantragsteller, sondern bekämpfen illegale Einwanderer. Und jetzt wird immer gefordert, gegen Pegida mit der ganzen Härte des Staates vorzugehen. Jetzt gehen wir erstmal mit der ganzen Härte des Staates gegen illegale Einwanderer vor. Gut, wir machen an der Stelle einen Break. Wir können nicht alles nacherzählen, was auf 30 Seiten in dieser Kompaktausgabe vom November 2015 zum Thema Endstation Bürgerkrieg drin ist. Wir haben nur noch einige Minuten übrig. Vielleicht kann jeder noch mal sagen, welche weiteren Artikel er in dieser Ausgabe besonders empfehlenswert findet oder vielleicht auch kritikabel findet. Willst du anfangen? Ja, ganz kurz. Wir haben ja die hübsche Serie Harzheims Klassiker. Diesmal geht es um den berühmten, die Verfilmung des berühmten Romans von Alfred Dubin, Berlin-Alexanderplatz. Da ich ein Berliner bin und diesen Roman auch sehr schätze, finde ich das einen guten Hinweis, an diesen Film zu erinnern, der damals ja durch die Mainstream-Kritik hindurch gefallen ist, weil er zu realistisch und zu wirklichkeitsnah war und nicht ein gezuckertes Bild der 20er Jahre gezeichnet hat, sondern ein ziemlich ungeschminktes. Darauf hat Harald hingewiesen. Das finde ich eine gute Idee. Mir haben ein paar Sachen sehr gut gefallen. Ich würde mich dem anschließen, dass ich erstmal Herrn Harzheim nochmal lobe, denn er hat noch einen zweiten Artikel in unserem Heft geschrieben, Wollt ihr den totalen Hitler? Wo er auf diese Verfilmung von Er ist wieder da, diesem Streifen eingegangen ist. Du warst, glaube ich, sogar im Kino, ne? Ja, wir waren drin. Ja. Wir haben es sehr gelacht, ja. Ja, und ich finde es gut, wie er es thematisiert und dass wir eben immer diesen diesen Art Hitler-Nazi-Fetischismus haben, der auch so eine sehr ambivalente Natur hat, sage ich jetzt mal. Hat mich sehr interessiert und war auch sehr interessant zu lesen. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich nur ganz kurz erwähnen will. Also wir haben ja wieder ein NSU-Update drin, diesmal von Federico Bischoff, was ich einen Hammer fand. Denn es ist ja jetzt rausgekommen für alle Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, dass eine der Opfer oder eine Dame, glaube ich, war es, die als Opfer in diesem NSU-Prozess aussagen sollte oder gelistet war, gar nicht existiert. Durch einen Anwalt vertreten war, als Nebenklägerin. So. Die existiert überhaupt nicht. Ja. Das heißt, der Anwalt hat jetzt auf Druck des Richters zugeben müssen, dass seine Mandantin nicht existiert. Ich will das nur mal so im Raum stehen lassen und alles andere muss man sich mal im Heft durchlesen. Der Prozess wird immer mehr zur Farce und diese Farce wird durch die Mainstream-Medien überhaupt nicht thematisiert. Es sind Dutzende von sogenannten Beweisen inzwischen entkräftet. Die türkischen Nebenkläger schütteln bloß noch den Kopf, wenn sie befragt werden im Fernsehen. Also der Prozess wird immer mehr zur Farce, aber ich bin absolut sicher, sie wird verurteilt mit einem Gespensterurteil, was mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Ja, das wird so kommen, weil die können ja auch nicht mehr zurück. Zuzugeben, dass das in weiten Teilen eine Geheimdienstblase ist und dass vieles von dem, was im Anklageschrift steht, mehr Dichtung als Wahrheit ist, das können sie einfach nicht. Ich habe ja schon immer im Kopf, dass wir eine der nächsten Ausgaben Titelseite machen, Freiheit für Beate Zschäpe. In dubio pro reo. In dubio pro reo, ja. Genau. Gutes Schlusswort. Worauf ich auch noch hinweisen will, wir haben ja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber dieser VW-Skandal, der hat uns ja in den letzten paar Wochen eine ganze Zeit lang beschäftigt. Wir haben da von Eike Hamer und Karel Meissner einen Artikel, den ich sehr interessant finde, der so ein bisschen in die Hintergründe einsteigt, der so ein bisschen zeigt, wie ist dieser Verdacht überhaupt erst entstanden, wer hat da Klage eingereicht und was für Interessen stehen dahinter. Ich will das gar nicht jetzt zu sehr ausrollen, ist auf jeden Fall sehr interessant, habe ich nicht so gewusst und kann ich nur empfehlen. Worauf ich auch hinweisen will, ist der Artikel von Herrn Hochhuth, Rolf Hochhuth, der, das freut mich einfach, weil ich dem so sehr zustimme, der einfach nochmal für den Ausstieg Deutschlands aus der NATO plädiert und den Gesamtzusammenhang zeigt, in dem wir jetzt gerade stehen. Also die wirklich Gefahr eines heißen Krieges, einer heißen Auseinandersetzung mit Russland und diese Vasallentreue, ja, diese Hörigkeit der deutschen Politik, die ja auch darstellt als etwas, was nicht neu ist, sondern was in der Geschichte immer wieder passiert ist. Wir haben das unter Kohl gehabt und so weiter. Also sehr interessant. Und da muss man noch einen Hinweis für die Taz-Leser einfügen. Er hat diesen Brief auf der Kompakt-Souveränitätskonferenz auch persönlich verlesen. Er war anwesend. Obwohl die Taz vorher schrieb, der Hochhuth kommt nicht. Ja. So ist es, ja. Aber vielleicht können wir noch am Schluss auf das eingehen, was du geschrieben hast. Wir haben ja eine Kontroverse im Blatt über das russische Eingreifen in Syrien. Ja. Wir machen ab und zu, wenn es besonders heiße Themen gibt, machen wir in Kompakt Kontroverse des Monats. Und wir haben Thierry Messon und Sergej Trifkovic, die das russische Eingreifen mehr oder weniger positiv bewerten. Und ich muss auch sagen, ich persönlich habe mich gefreut, dass Putin den Luftwaffenhammer auf die Dschihadisten niedersausen lässt. Die Amerikaner haben ja ein halbes Jahr lang nichts getroffen und Putins Luftwaffe haut da jetzt richtig rein. Aber du hast in deinem Beitrag eine skeptische Sicht auf die Entwicklung vertreten. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz skizzieren. Na klar. Also wir haben ja, wie gesagt, du hast schon erwähnt, wir haben drei Stimmen hier. Messon ist der Meinung, es ergibt ein Tauwetter. Es gibt die Möglichkeit einer echten Kooperation von USA und Russland in dem Kampf gegen die Dschihadisten. Trifkovic ist der Meinung, deswegen ist es überschrieben mit Labyrinth, er ist der Meinung, dass selbst wenn die Möglichkeit besteht, dass diese beiden Parteien dort zusammenarbeiten, dass die ganzen Satellitenstaaten und die ganzen Anrainerstaaten und andere Interessenten da so dagegen feuern werden, dass es nichts wird. Meine Position habe ich jetzt mal schlagwortartig als Tretmine bezeichnet, weil ich der Meinung bin, dass das eine Falle ist, in die Russland gerade hineinläuft. Ich erinnere mich da einfach nur an die Situation, die wir hatten in der Zeit, als die Amerikaner die Mujahideen aufgerüstet und finanziert haben. Afghanistan natürlich. Und das Ganze eben ein Fiasko geworden ist für Russland. Und ich muss schon ehrlich sagen, wenn man die Situationen vergleicht, dann sind die Parallelen doch schon ziemlich erschreckend. Ja? Denn wir denken, also das ist auf jeden Fall meine Position, nach wie vor bin ich der Ansicht, dass IS ein US-Geheimdienstphantom ist und dass diese das hat sich ja dann auch sehr schnell bestätigt, dass dieses Eingreifen Russlands jetzt, egal wie effektiv es ist, egal wie sehr damit auch der Situation tatsächlich geholfen ist, in den Medien wird es immer völlig anders dargestellt werden. Das heißt, egal wie die Lage vor Ort tatsächlich ist, wenn Putin den IS bombardiert, werden die Medien schreiben, Putin bombardiert die syrische Opposition. Putin wird nur versuchen, Bashar al-Assad, den syrischen Machthaber, zu stützen. Da wird jetzt gelogen, dass sich die Balken biegen. Und das habe ich eben beschrieben als eine Riesengefahr, weil es eben medial erstmal falsch rüberkommt und dann eben der Eindruck entsteht, dass hier mit von russischer Seite jetzt mit brutaler Gewalt gegen Oppositionelle und Rebellen vorgegangen wird. Und also die Behauptung, die sich da jetzt immer wieder findet in allen großen Tageszeitungen, ist eben die, dass Putin sozusagen durch seine Luftschläge dem IS sogar noch hilft, weil er tatsächlich ja angeblich Rebellen angreifen soll, die ja auch gegen den IS kämpfen. Auch da haben wir eine total chaotische Situation. Und ich habe eine vierte Position. Gerne. Ich sage, das ist eine legale Form, ohne die Konfrontation in der Ukraine oder sogar in Mitteleuropa, wo die Russen den Amerikanern ihre Grenzen als militärische Macht mal aufzeigen. Die unwahrscheinliche Effizienz, die so britische und französische Militärexperten in den letzten Wochen ja zum Erschrecken gebracht hat, mit der die Russen das machen, zeigt ja auch, dass die Amerikaner eben doch nicht so großartig sind, wie sie sich immer selber fühlen. Und mir ist das lieber, das passiert in Syrien als halblegale Form, als wenn es in der Ukraine passiert wäre, wo ja die Gefahr im Sommer ziemlich hoch war. Und ich bin sehr froh, dass Putin jetzt den Amerikanern mal zeigt, was eine Harke ist und was sie können. Das wird vielleicht manchen Falken im Pentagon davon abhalten, weiter an der Kriegssache zu zündeln. Was Thierry Messon auf der Souveränitätskonferenz gesagt hat über die dort eingesetzte elektronische Technik der Russen, dass die praktisch den ganzen Kriegsschauplatz blenden können auf amerikanischer Seite. Das war mir in der Form auch neu. Wenn das stimmt, dann wäre das Ende der USA als der wichtigsten Vorherrschaftsmacht auf militärischem Sektor, wie das Thierry Messon ja gesagt hat. Also wenn das stimmt, ist es tatsächlich so, dass dann die NATO nicht mehr die bestausgerüstete Streitmacht der Welt ist. Also gut, wir wollen es an der Stelle vielleicht doch dann abbrechen. Wir können es nicht ausdiskutieren mit Syrien. Sie sehen, wir sind uns im Großen und Ganzen einig, natürlich gegen das verbrecherisches System, aber an bestimmten Punkten haben wir auch unterschiedliche Meinungen. Die bilden wir auch im Blatt ab. Da können Sie dann selber Ihre Schlüsse draus ziehen, in die oder in jene Richtung. Wir wollen den mündigen Leser. Wir brauchen die Leser. Die Leser sind sehr stark in der Nachfrage für Kompakt. Wir haben die größte Auflagensteigerung im September und Oktober seit Beginn von Kompakt. Wir werden jetzt 55.000 Exemplare drucken und wir hoffen auf Sie, dass Sie das dann auch an Ihre Freunde und Kollegen weitergeben. Denken Sie dran, Weihnachten kommt bald. Sie können Kompakt auch im Geschenkabo unter den Tannenbaum legen bei Ihren Liebsten und die werden sich sehr freuen. Das war die Vorstellung der Novemberausgabe von Kompakt Magazin und wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Dankeschön.